Damals waren ja auch die Russen als Arbeiter eingesetzt. Wo? Dann zogen die hier über die Wilhelmstraße, es waren ja endlose Züge. Wo? Und da unsere Straße hier ja etwas schräg reingeht, konnten die nicht alle so beaufsichtigt werden. Dann lösten sich schnell mal welche und rannten bei uns in den Bäckerladen. Die sagen, oh, wo? Brot gibt's da. Und unser Vater nahm immer die Eckbrote, die die Leute nicht so gerne hatten. Und dann schnitten wir die in so dicke Stücke. Und dann zeigten wir denen, wenn wir ihnen das Brot gaben, sollten sie in die Hosentasche stecken wollen, dass keiner das sah. Dann muss wohl einer mal richtig sofort zugebissen haben, weil er einfach Hunger hatte. Und ich verkaufe noch weiter. Wie alt war ich da? 16, 17. Da kommt ein Mann in den Laden, zeigt mir so eine Plakette über die Theke weg. Kennen Sie das? Ich sage, nein. Geheime Staatspolizei. Wenn Sie es nochmal machen, sind Sie dran.